So, we're going to continue with our 15 Revolutions series. Wir machen weiter mit der 15 Revolution Serie. Because this is the essence of Christianity. Denn das ist das Wesen, die Essenz des Christentums. And if we don't get this, then we really miss something. Und wenn wir das einfach nicht verstehen, nicht ergreifen, dann verpassen wir etwas. We miss the essence of why we're on earth. Dann verpassen wir einfach die Essenz dessen, warum wir auf der Erde sind. So, Father, I pray that you bless these words. Vater, ich bitte, dass du diese Worte segnest. To our hearts, through the Holy Spirit. Hinein in unsere Herzen, durch deinen Geist. Open our minds. Öffne einfach unsere Sinne. Speak personally to us. Und Verstand, sprich ganz persönlich zu uns. Let this be clear. Lass es einfach ganz klar für uns sein. Let the revolution come as a revelation. Lass diese Revolution als eine Offenbarung kommen. We pray in Jesus name. Und darum bitten wir dich, in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, very quick, the revolution is called the 15 Revolution. Diese Revolution wird 15 Revolution genannt. I'm committing 15 minutes to God a day. Ich gebe 15 Minuten einfach Gott diesen Tag hin. For him to interrupt me. Auf dass er mich einfach unterbrechen kann. And inconvenience me. Und mir einfach Unannehmlichkeiten bereiten so kann. So that I might demonstrate his kindness. Auf dass ich seine Freundlichkeit erweisen kann. To someone that I would never normally demonstrate it to. Einer Person, die ich das normalerweise nie zeigen würde. We are opening up the blinders. Wir öffnen einfach die Scheuklappen. Like horses, you know, they have these blinders, so they only see forward. Wie bei Pferden, sie haben diese Scheuklappen, dass sie nur vorwärts schauen. And we live like that. Und in einer Weise leben auch wir so. We try to make our life as convenient as we can. Wir versuchen unser Leben uns irgendwie so bequem zu richten, wie es nur möglich ist. If we have a slow computer, we need a faster computer. Wenn wir einen langsamen Computer haben, her mit dem schnelleren. This is just so inconvenient to be waiting all the time for this computer. Es ist so unbequem, da die ganze Zeit drauf zu warten auf diesen Computer. I need a better car. Ich brauche ein besseres Auto. This car is so slow. Dieses Auto ist so langsam. This car is always breaking down. Und dann hat es seine Pannen. This is so inconvenient. Das ist so unbequem. You know, in America we have convenience stores. In Amerika gibt es diese Bequemlichkeitsmärkte. Is it what's the word? Convenience store, right? It's an easy store. Es ist einfach ein Laden, wo es einfach ganz bequem like zugeht. McDonald's is like a convenience store, a fast food store, McDonald's right? Einfach, ja, bequem. Schnell Essen ist da. So you can get in and get out fast. Schnell rein und schnell wieder raus. Have you ever heard of an inconvenience store? Habe ich mal gehört von einem unbequemen Laden? I have been to some in Austria. Ich war in einigen schon in Österreich. Honestly, you walk in the store. Du kommst da hinein. And it's like going through a rat maze. Und es scheint so, als wenn du da irgendwo durch so eine Mäuselabyrinth gehst. They make you walk through every aisle of the store. Du musst da wirklich durch jede Gang des Ladens gehen. And then if you forget something at the beginning of the store, you have to walk 200 meters back to get it. Und wenn du dann etwas vergessen hast, vielleicht am Anfang dieser Einkaufsstraße, dann musst du wieder zurückgehen, 200 Meter, um dahin zu kommen. There are no shortcuts. Da gibt es keine Abkürzung. Because their strategy is to make you look at everything they have in the store. Die Strategie ist, dass du einfach wirklich alles da betrachten musst, was sie im Laden haben. And what they don't understand is that it's a complete inconvenience. Was sie nicht verstehen ist, dass es eine völlige Unbequemlichkeit ist. Nobody has time to be inconvenienced. Keiner hat diese Zeit, da so in Unbequemlichkeit gebracht zu werden. Because we've got so much to do. Weil wir ja so viel vorhaben. We've got work. Arbeit, we've got family, Familie, we've got the church, die Gemeinde. We are on the move. Und wir sind in Bewegung. We need as many things in our life that can be convenient. Wir müssen einfach so viele Dinge wie möglich in unser Leben hineinbringen, die einfach nur bequem sind. But we can't be so busy. Aber wir können nicht so geschäftig sein. That we miss moments with God. Dass wir diese Momente mit Gott verpassen. And this is the 15 Revolution. Und das ist diese 15 Revolution. That we are gonna not just tolerate being inconvenienced. Dass das nicht nur tolerieren, so eben zulassen, dass wir da Unannehmlichkeiten we bekommen. We are gonna celebrate it. Dass wir Unbequemlichkeiten sogar feiern. We are gonna celebrate an inconvenience. Wir feiern diese Unbequemlichkeit. And recognize it as from the Lord. Und wir erkennen, dass sie von Gott kommt. To demonstrate his kindness to someone outside of my focus. Auf das einfach seine Freundlichkeit jemandem erwiesen werden kann, der vielleicht nicht gerade in meinem Blickfeld ist. Here's a few verses. Hier kommen ein paar Verse. Titus chapter 2 verse 14. Titus Kapitel 2 Vers 14. It says this. Da heißt es, Jesus who gave himself for us to redeem us from every lawless deed. Jesus hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit. To purify for himself a people, und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, for his own possession, zu seinem Eigentum, zealous for good deeds, das eifrig sei in guten Werken. Zealous. Eifrig. We could say that means people who celebrate doing good deeds. Eifrig, das heißt Menschen, die einfach einen Eifer haben, gute Werke zu tun. Look at it in the Amplified Version. Schauen wir einmal die erweiterte Version. It says eager and enthusiastic. Wieder eifrig und enthusiastisch, begeistert. About living a life that is good and filled with beneficial deed. Darüber ein Leben zu leben, das gut ist und einfach angefüllt ist mit Taten, die anderen wohltun. This is why he saved us. Darum hat er uns errettet. This is our purpose. Das ist unser Zweck. This is what the Holy Spirit wants to do through us. Das, was der Heilige Geist einfach durch uns wirken möchte. And if we're not thinking with God, then we're grieving the Holy Spirit. Und wenn wir nicht mit Gott denken da, dann betrüben wir den Heiligen then Geist. Then we can't find grace. Dann können wir keine Gnade finden. Remember, we find grace by receiving mercy. Wir können uns erinnern, wir finden Gnade, indem wir zuerst Barmherzigkeit empfangen. In Hebrews chapter 4, verse 16. Hebräer Kapitel 4, Vers 16. But we also find grace. Aber wir finden auch Gnade, by being a doer. Indem wir ein Täter sind. In James chapter 2. In Jakobus Kapitel 2. When we step out. Wenn wir da hervortreten. Believing Philippians 4, 13. Philippa 4:13 glauben. I can do all things through Christ who strengthens me. Ich kann alle Dinge tun durch Christus, der mich stärkt. This is outside of my comfort zone. Das ist außerhalb meiner Bequemlichkeitszone. I can do all things through Christ who strengthens me. Aber ich kann alle Dinge tun durch Christus, der mich stärkt. So I'm going to step out on the water. So trete ich heraus auf das Wasser. And I'm going to find grace. Und da finde ich Gnade. I didn't think I could do that. Ich habe nicht gedacht, dass das möglich ist. Wow, Galatians chapter 6 verse 8. Galater Kapitel 6 Vers 8. Those who it says in the NASB, it says those who sow to the spirit. In der New American Standard, wer auf den Geist sät, will reap from the spirit. Wird auch von dem Geist ernten. But look at the beautiful translation, New Living Translation. Aber schau mal, wie das die New Living Translation. But those who live to please the spirit. Aber die leben, um dem Geist zu gefallen. That's what it means to sow to the Spirit. Das heißt, was es auf den Geist zu sehen bedeutet. Remember, we reap what we sow. Wir ernten, was wir sehen. God will give us as much mercy as we want. Gott gibt uns so viel Barmherzigkeit, wie wir nur wollen. His mercy is unending. Seine Barmherzigkeit ist endlos. What's the word? It's inexhaustible. Unerschöpflich. But he wants us with this inexhaustible mercy. Aber mit dieser unerschöpflichen Barmherzigkeit, that is always cleaning the cup, die immer und immer wieder das Gefäß reinigt. He wants us to do something with the cup. Er möchte, dass wir dann mit diesem Gefäß, mit diesem Kelch etwas tun. If he cleans the cup, wenn er dann nur das Gefäß reinigt, and it stays empty, es bleibt aber leer, it will just fill with dust. Er wird sich anfüllen wieder mit Staub. But if we clean the cup, aber wenn wir den Kelch einfach reinigen, and fill it with the wine of the Spirit, und füllen mit dem Wein des Geistes, then it's not going to get dirty. Dann wird es nicht dreckig werden. So, number one, we find grace by receiving mercy. Wir finden Gnade, indem wir Barmherzigkeit zuerst finden. But secondly, we find grace by stepping out. Aber das Zweite ist, wir finden Gnade, indem wir einfach hervortreten. To please the Spirit. Einen Schritt machen, um den Geist zu gefallen. So we begin to live a life. So beginnen wir ein Leben very zu leben, conscious of what the Holy Spirit wants to do through us. Mit einem ganz klaren Bewusstsein dessen, was der Heilige Geist durch uns tun möchte. You can turn that down. Galatians chapter 5. Galater Kapitel 5. Verse 16. Vers 16. Be led and directed by the Holy Spirit. Seid geleitet und geführt durch den Geist. Be directed by the Holy Spirit. Seid einfach geleitet durch den Heiligen Geist. God wants to lead and guide us every single day. Gott möchte uns jeden Tag einfach leiten und führen durch den Tag. Something that could really help you if you're having trouble with this. Und etwas, was euch wirklich helfen kann, wenn ihr da vielleicht ein paar Schwierigkeiten mit habt. Read Daniel chapter 6. Liest mal Daniel Kapitel 6. About how Daniel was delivered unto the lion's den. Da könnt ihr lesen, wie Daniel deine Löwengrufe überliefert wurde. And the reason he was is because he was praying to his God 3 times a day. Und der Grund dafür war, dass er zu Gott, seinem Gott, einfach 3-mal am Tag betete. Here's another little commitment. This could be another revolution in your life. Und es ist eine weitere Möglichkeit, sich Gott ganz hinzugeben, eine weitere Möglichkeit, eine Revolution zu haben im Leben. Because the big revolution is made up of little revolutions. Denn die große Revolution, die setzt zusammen aus kleinen revolutionären Dingen. For some people to read their Bible a little bit every day is a revolution. Für einige einfach jeden Tag die Bibel zu lesen, revolutionär. For some people to come to church on Sundays is a huge revolution. Für einige am Sonntag in die Gemeinde zu kommen, eine riesige Revolution. Are you kidding me? You want me to come you would like me to come every Sunday? Du möchtest, dass ich jeden Sonntag in die Gemeinde komme. Na, Wahnsinn. That's a revolution. Das ist eine Revolution. But it has to happen in the heart. Aber muss geschehen im Herzen. You would like me to tithe? Du möchtest, dass ich meinen Zehnten gebe. To support the work of God? Um das Werk Gottes zu unterstützen? That's a revolution. Wow. Das ist eine Revolution. You see, our whole life is made up of many revolutions. Das ganze Leben setzt zusammen aus kleinen Revolutionen. We will never reach the country. Wir werden nie das ganze Land erreichen. Unless our life is filled with little revolutions. Es sei denn, dass unser Leben einfach voll ist von diesen kleinen Revolutionen, die sich da zusammensetzen. A big revolution. Die zu einer großen Revolution werden. In Daniel chapter 6 verse 10, he prayed 3 times a day. Daniel Kapitel 6 Vers 10, er betete 3-mal am Tag. Try this. Versuch das mal. I've been doing this for 15 days. It's wonderful. Probier das einfach mal. Ich mache das jetzt schon seit 15 Tagen. I pray every night before I go to sleep on my knees. Ich bete einfach jeden Abend, bevor ich zu Bett gehe, auf meine Knien. I think I've been doing that since I was in kindergarten. Und ich glaube, ich mache dies seitdem ich im Kindergarten war. Try this. Versuch das mal. Sometime before noon. Irgendwann vor der Mittagszeit. Interrupt your schedule. Unterbreche einfach deinen Zeitplan. Inconvenience yourself. Und nimm diese Unannehmlichkeit auf dich. Find a quiet place. Finde für dich einfach einen ruhigen Ort. And spend 3 to 7 minutes on your knees. Und verbringe einfach 3 bis 7 Minuten auf deine Knien. Worshiping God. In der Anbetung Gottes. And asking Him to help you. Und bitte ihn einfach dir zu helfen. And then before 6 o'clock in the evening. Und dann bevor es 6 wird am Abend. Do it again. Mach es wieder. Just 3 minutes. 3 Minuten or maybe even 7, but just 3 minutes. Vielleicht auch 7, aber 3 Minuten. And then somewhere between 6 and midnight or before you go to sleep. Und irgendwo zwischen 6 und Mitternacht. One more time. Bevor du schlafen gehst, vielleicht noch einmal. Even if it's just 1 minute. Und wenn es nur 1 Minute ist. And you'll see such a difference. Und du wirst so einen Unterschied sehen. You'll see that you're very sensitive to the leading of the Holy Spirit. Und du wirst erkennen, wie du ganz, ganz einfühlsam, feinfühlig für die Führung des Heiligen Geistes bist. I have my quiet time every day. Ich habe meine stille Zeit jeden Tag. I pray every night, every night before I go to sleep. Und ich bete jeden Abend, bevor ich da schlafen gehe. But purposing, aber das zu bezwecken, to touch base with God throughout the day. Einfach Gott immer wieder in Begegnung kommen mit ihm. In Acts chapter 10, Cornelius. Cornelius, who was a Roman centurion. Der ja ein römischer Hauptmann war. A Roman centurion. Ein römischer Hauptmann. Was praying at 3 o'clock in the afternoon. Und der betete 3 Uhr am Nachmittag. Who ever prays at 3 o'clock in the afternoon? Wer betet bitte schön 3 Uhr am Nachmittag? We pray before breakfast. Wir beten vor dem Essen. We pray in the car. Vielleicht im Auto. But he was praying at 3 o'clock in the afternoon. Aber er betete da 3 Uhr am Nachmittag. Peter, who was praying at noon, Petrus, der zu Mittag da betete, had a vision. Hatte eine Vision. About Cornelius. Über den Cornelius. Who was praying at 3 o'clock. Der da 3 Uhr betete. You just think, wait a minute. Na, kleinen Moment. So much is happening. Da passiert so viel. To people who are praying. Bei Leuten, die beten. Throughout the day. Während des Tages. Try it this week. Probier das aus diese Woche. And then send me an email. Und schick mir wieder ein E-Mail. I want to read an email from someone. Ich möchte da ein E-Mail lesen von jemandem. Dear Pastor Rob. Also lieber Pastor Rob. As you know, my neighbor was in church on Sunday. Wie du weißt, war mein Nachbar, Nachbarin in der Gemeinde am Sonntag. Thank you for talking to him. Danke, dass du mit ihm gesprochen hast. And he really liked it very much. Und er hat es wirklich gemocht. The funny thing was that I didn't want to ask him to come. Also das Seltsame war, ich wollte ihn eigentlich erst gar nicht bitten zu kommen. Because the day we met, I was very tired. Denn an dem Tag, als ich ihn traf, war ich sehr müde. And sick. Und auch ein bisschen krank. And I had this bad thought. Und hätte da diesen üblen Gedanken. That people don't come anyway. Dass Leute ja eh nicht kommen werden. But as we sat together for lunch, aber als wir da zusammen saßen zum Mittagessen, I realized it's not about me. Da begriff ich, dass da eigentlich nicht um mich geht, but about Jesus. Sondern vielmehr um Jesus. And out of nothing, und aus dem Nichts heraus, I just asked him, habe ich ihn einfach gefragt, would you like to come to church tomorrow? Magst du vielleicht morgen in die Gemeinde kommen? We didn't speak about the church. Wir haben bisher nicht über die Gemeinde gesprochen. Or God. Oder Gott. Or something like this. Oder irgendetwas. There was just this voice inside me. Da war einfach diese Stimme in mir drin. That said, die sagte, you can do that. Das kannst du machen. It's just a question of 5 seconds. Ist doch nur eine Frage von 5 Sekunden. And so I just asked him. So habe ich ihn gefragt. And he said, maybe. Und er sagte, naja, vielleicht. So I gave him my phone number in case he wants to call. So gab ich ihm meine Telefonnummer für den Fall, dass er mich vielleicht doch anrufen wollte. In case he wants to come, he can call me and I'll pick him up. Wenn er dann vielleicht kommen wollte, würde er mich anrufen können und ich würde ihn abholen. But he did not call. Aber er hat nicht angerufen. So I thought, he will not come. Und so habe ich mir gedacht, na, der wird nicht kommen. But he called when we were almost at church. Aber er rief dann an, als wir bereits fast an der Gemeinde waren. And I told him, I'm sorry, but we're already there. Aber ich habe nur gesagt, es tut mir leid, also wir sind schon da. Though it was late, he said he will take the U-Bahn. Obwohl es spät war, sagte er einfach, na ja, dann nehme ich die U-Bahn. I was sorry he missed the worship. Es tat mir leid, dass er die Anbetung verpasst hat. But happy that he came. Aber ich war so glücklich, dass er kam. And it really touched him. Und das hat ihn wirklich berührt. He had also the courage to stand when Mary prayed. Und er hat auch den Mut aufzustehen, als Mary betete. For the sick. Für die Kranken. And we had real fun singing the last song together. Und wir hatten so viel Spaß, dann gemeinsam das letzte Lied zu singen. Now watch. It was so blessed. Es war so gesegnet. Do you know what blessed means? Wisst ihr, was gesegnet it bedeutet? It means experiencing grace. Es bedeutet einfach Gnade zu erleben. Finding grace. Gnade zu finden. A blessed person is a person who is experiencing grace. Eine gesegnete Person ist eine Person, die einfach Gnade erlebt. I was so blessed. Ich war so gesegnet. And rewarded. Und es war so ein just for this little question. So eine Belohnung für mich, eben nur für diese kurze Frage. Some of the greatest miracles that will ever happen. Eines der großartigsten Wunder, die je passieren werden. Will happen because someone took a moment out of their normal lifestyle or focus. Es ist einfach, weil sich jemand einen Moment Zeit genommen hat aus diesem normalen Lebensstil heraus, aus dem Blickfeld. To say something. Um vielleicht herauszutreten und etwas zu sagen. Or to do something. Oder etwas zu tun. I asked him that day. Ich habe ihn an diesem Tag gefragt. Oh, I'm sorry. I was so blessed and rewarded for the little question I asked him that okay. day. Ich war so gesegnet und es war so eine Belohnung für mich für diese kurze Frage, die ich ihm einfach nur gestellt it hatte. It wasn't a 15-minute revolution. Und das war keine 15-Minuten-Revolution. But a 5-second revolution. Das war eine 5-Sekunden-Revolution. And Jesus showed me again. Und Jesus hat mir wieder einmal gezeigt, when I am weak, dass wenn ich schwach bin, I am strong. Er so stark ist. God bless you. Gott segne euch. For never getting tired of reminding us. Dass ihr es nie müde werdet, uns daran zu erinnern. Big hug. Einfach große Umarmung. Martina Leonardi. Martina Leonardi. Amazing, huh? Isn't that great? Okay, want to read another one? Ich habe noch eins. Hi, Rob. Hi, Rob. It happened this week. Es geschah diese Woche. Isn't that great? It happened. Es ist passiert. That's what we live for. We live for happenings. It happened. Wir leben, dass Dinge passieren. Es passierte. How was your life on earth? Wie war dein Leben hier auf Erden? Nothing happened. Nichts passiert. But this starts out, it happened. Aber da ist es passiert. I loved it. It happened. Es ist passiert. Last week. Letzte Woche. I went food shopping. Ich bin einfach einkaufen gewesen. Speise und Jesus said, as you are going into the world. Während ihr in diese Welt geht. Make disciples. Macht Jünger. I went food shopping. Ich bin einkaufen gegangen. In the front of the shop, a man stood selling Augustine magazine. Und vor dem Supermarkt, da stand ein Mann mit dem Augustin-Magazin. I know him 2 or 3 years now. Und ich kenne ihn bereits seit 2 oder 3 Jahren. He comes from Georgia. Er kommt aus Georgien. A mathematic professor. Er war ein Mathematiklehrer oder Professor. Sometimes we talk a little bit. Manchmal reden wir ein bisschen. But his German is very basic. Aber sein Deutsch ist sehr, sehr gering. And I don't speak Russian. Und ich spreche kein Russisch. That day. Oh, see that? Aber an diesem day, Tag. That day. An diesem Tag. If we get to heaven and we don't have any that days. Wenn wir in den Himmel kommen, wenn wir nicht so ein das war der Tag. That day I got saved. Das war der Tag, als ich gerettet wurde. That day I met my spouse. An diesem Tag traf ich meinen Ehepartner. That day I understood grace. An diesem Tag verstand ich plötzlich die Gnade. That day an diesem Tag is a special day. Ein besonderer Tag. That day when I left the shop in a hurry. Als ich in Eile diesen Supermarkt verließ. Because everybody at home was waiting for dinner. Weil ja alle schon zu Hause auf das Abendessen and warten. I was late anyway. Und ich war sowieso schon spät. The man tried to ask me something. Der versuchte dieser Mann mich etwas zu fragen. First I thought, oh no. Zuerst dachte ich, oh nein. And wanted to rush to my car. Und ich wollte so schnell einfach zum Auto kommen, wie es but so geht. Then I remembered. Aber dann erinnerte ich mich. The revolution. Die Revolution. Isn't it awesome? I remembered the revolution. Ich erinnerte mich an die Revolution. John chapter 4. Johannes Kapitel 4. Verse 26. Vers 26. The Holy Spirit will bring these things to your remembrance. Der Heilige Geist wird diese Dinge euch in Erinnerung führen. That I taught you. Die ich euch gelehrt habe. But if we're so focused. Aber wenn wir dann so ausgerichtet sind, we can block out the voice of the Holy Spirit. Auf die anderen Dinge können wir die Stimme des Heiligen Geistes einfach wegblenden. He brings things to remembrance. Er bringt Dinge uns in Erinnerung. I remembered the revolution. Ich erinnerte mich an die Revolution. And stopped. Und hielt inne. Isn't that great? And stopped. Und stoppte. I turned around drehte mich um and tried to listen and understand what he was asking. Und versuchte zuzuhören und zu verstehen, was mich da bat. It was about some appointment at a doctor. Es ging irgendwie einen Termin bei einem Arzt. He could not organize. Den nicht irgendwie organisieren konnte. I asked him for the Überweisung. Ich bat ihn die Überweisung so zum he Arzt. He opened up his office. So öffnete sein Büro. Which he kept inside the pocket of his jacket. Sein Büro, was er in seiner Innentasche der Jacke hatte. At least 25 sheets of paper in different sizes and conditions came out. Zumindest 25 verschiedene Blatt Papier, verschiedener Größe und auch verschiedenen Zustands zog hervor. He went through them and while he kept on searching for the right one, he handed me a letter from the police. Und blätterte da so durch und während dann da auf der Suche war nach dem richtigen, übergab mir einen Brief von der Polizei. Where he was fined 70 euro or 3 days in jail. Wo es eine Strafe ging von 70 Euro oder 3 Tage in Haft. It was written he has to pay immediately or go to jail. Und da stand, muss sofort zahlen oder wird ins Gefängnis gehen müssen. I explained the content. Ich habe ihm da den Inhalt erklärt. And how urgent he had to go to the bank and pay this. Und ich erklärte ihm, wie dringend da zur Bank gehen musste, das zu bezahlen. But after a while of explaining, I realized he doesn't have any money anyway. Aber nachdem ich da eine Weile versuchte, das zu erklären, erkannte ich, dass so das Geld nicht haben würde. But I recognized the Erlagschein for this in the other hand. Aber ich erkannte, dass der Erlagschein dafür in seiner anderen Hand sich befand. Not really thinking. Nicht wirklich drüber nachdenken, only reacting. Sondern einfach in einer Reaktion. That is a faith reaction. Das ist eine Glaubensreaktion. That is immediate obedience to the Holy Spirit. Das ist ein direkter Gehorsam gegenüber dem Heiligen Geist. Revival Erweckung is defined bedeutet as immediate obedience to the Holy Spirit. Einfach einen direkten Gehorsam gegenüber dem Heiligen Geist zu leisten. When all of us in this church or the majority, wenn alle in der Gemeinde oder zumindest die Mehrheit, or even half of us, oder zumindest nur die Hälfte, or even 30% of us, oder vielleicht nur 30%, live in immediate obedience to the voice of the Holy Spirit, in dem sofortigen Gehorsam gegenüber der Stimme des Heiligen Geistes leben, we will experience revival. Dann werden wir Erweckung erleben. Because the Holy Spirit wants to indicate things to us. Denn der Heilige Geist möchte uns einfach Dinge anzeigen. Wants to take us places and show us things we don't see. Er möchte uns hinführen zu Plätzen und Orten praktisch und dort Dinge zeigen, die wir selbst nicht sehen können. Not really thinking, only reacting. Also nicht groß nachdenken, sondern nur in einer Reaktion darauf. I took it. habe ich es an mich genommen. And told him, I'll come back tomorrow. Und sagte ihm nur, ich werde morgen wiederkommen. Arriving at home, als er nach Hause kam, everybody was fine. Ging es allen gut. Just the way it is. So ist es. If we do the Lord's business, wenn wir mit Gottes Geschäft beschäftigt he sind, will take care of things that we would normally worry about. Wird er sich um Dinge kümmern, wo wir uns normalerweise selbst nur so sorgen würden. The person could have said, no, I have to get home, my family will kill me. Die Person hätte doch sagen können, na, ich muss jetzt nach Hause, meine Familie, die wird mich umbringen. Do my business, I'll take care of your family. Nein, beschäftige mich mit dem, womit ich dich beauftragt habe, ich werde mich um deine Familie kümmern. And you just wonder if the Holy Spirit didn't purposely bless the family who may have been anxious anyway already, and then suddenly they're not. Und vielleicht war es so, dass der Heilige Geist aber die Familie gesegnet hat, die sich da vielleicht schon Sorgen machte, aber es ist dann nicht passiert. Everything so. Was fine. We prepared dinner together and had a great evening. Also alles war wunderbar. Ich habe einfach das Essen noch vorbereitet und wir hatten einen großartigen Abend. God is so good. Gott ist so gut. He cares for every detail. Er kümmert sich um alle Details. The next day, first thing in the morning, I went to the bank and paid also the penalty. Am nächsten Morgen, das erste, was ich tat, ich ging zur Bank und ich bezahlte einfach diese Strafe. On my way back to the shop to give the coupon to the man. Und auf meinem Weg zurück zu diesem Supermarkt, um dann dem Mann diesen Coupon zu geben. I was so aware more than ever before. War mir das so bewusst mehr als je zuvor. How blessed I am. Wie gesegnet ich bin. What it means that Jesus took my sins to the cross. Was es für mich bedeutet, dass Jesus meine Sünden ans Kreuz genommen hat. He paid the price for me. Er hat den Preis für mich bezahlt. My guilt doesn't exist anymore. Meine Schuld existiert nicht mehr. With this little practical example, I understood. Mit diesem kleinen praktischen Beispiel habe ich es begriffen. So deep in my heart, what it means to be free. So tief in meinem innersten Herzen, was es bedeutet, frei zu sein. Free of guilt. Frei von free Schuld. Of punishment. Frei von Strafe. Free to live. Frei zu leben. I felt showered with blessing. Ich habe mich einfach förmlich überschüttet gefühlt von Segen. A whole experience opened up. Eine ganze Erfahrung hat sich that mir eröffnet. Is now eternal. Und sie ist jetzt ewig. Because somebody stopped. Weil jemand einfach innehielt und stoppte. Allowed themselves to be inconvenienced. Und es zugelassen hat, dass ihr einfach Unannehmlichkeiten bereitet wurden. The man was very thankful. He had tears in his eyes. Natürlich war der Mann sehr dankbar und hatte Tränen in den Augen. He hugged me and gave me a little heart made of red fabric. Er umarmte mich und er gab mir ein kleines Herz. Was aus rotem Stoff gemacht war. It was a deep conversation without words. Es war einfach ein tiefes Gespräch, eine Begegnung ohne Worte. In the meantime, he found the Überweisung for the doctor, so I helped him with it. Und inzwischen fand er dann auch die Überweisung zum Arzt und ich konnte ihm damit helfen. Dear Rob, lieber Rob, thank you so much for teaching us 15 Revolution. Vielen Dank, dass du uns die 15 Revolutionen lehrst. If you have a story, send it in. Wenn du eine Geschichte hast, if it's a story with a bad ending, send it in. Kann auch eine Geschichte sein mit einem schlechten Ende. Send sie if it's einfach. A story that, where it didn't work, send it in. Also eine Geschichte, die vielleicht nicht funktioniert hat, sende sie einfach. But this has got to be our life. Aber so muss unser Leben sein. Jesus said, Jesus sagte, you were thirsty. Du bist durstig. I was thirsty and you gave me something to drink. Ich war durstig und du gabst mir zu trinken. I was hungry. Ich war hungrig. You gave me something to eat. Du gabst mir etwas zu essen. You invited me in. Du hast mich dann nach Hause eingeladen. I was a stranger. Ich war ein Fremder. I was sick. Ich war krank. You took care of me. Du hast dich um mich gekümmert. I was naked. Ich war bloß. And you clothed me. Und du hast mich bekleidet. I was in prison. Ich war im Gefängnis. And you visited me. Und du hast mich besucht. And then they say, but when? Und dann sagen sie, wo, wann? Wie? When were you thirsty? Wann warst du da durstig? When were you hungry? Hungrig? When were you a stranger? Wann warst du ein Fremder? Lord. Herr. When were you sick? Krank warst du? When were you naked? Wann warst du bloß und nackt? When were you in prison? Wann warst du im Gefängnis? I remember. Ich kann mich nicht dran erinnern. When you did it to the least of these, du warte, als du dem Geringsten getan hast von ihnen, you did it to me. Hast du es mir getan. I'll just close with this. Ich möchte damit abschließen. Suppose Jesus appeared to you. Stellt euch mal vor, Jesus würde euch erscheinen. Next Saturday. Am nächsten Samstag. And he just said, hey, I love you, just love me and worship. I just love you. Just totally love you. Einfach sagen, ich liebe dich so sehr. Ich liebe einfach deine Anbetung. I'm coming to church tomorrow. Morgen komme ich in die Gemeinde. I'll see you at church. Und werde mir die Gemeinde anschauen. But don't tell anybody. It's between me and you. Sag's niemand. Das ist nur zwischen uns beiden. And you're like, oh my He's coming to church. Yeah. So you come to church, you're early. You're the first one here. Der erste hier. Right? You're at the door before Mike even gets there, right? Bist in der Tür, bevor der Mike da Mike says, what are you doing? Was machst du? I'm early. Nah, I'm just early. Heute ein bisschen früher da. What are you here for? Warum? Just early. Ja, einfach mal früh. Then you're like looking all over the place. Und schaust du. Where's Jesus? Wo ist er? Service starts. Where's Jesus? Der Gottesdienst beginnt. Wo ist er? Shaking people's hands and how you doing? Can I get you something? Kann ich dir etwas besorgen? Where's Jesus? Wo? Hey, excuse me, near the bathroom, it's right there. Where's Jesus? How can I help you find a seat? Kann ich Ihnen helfen? Where's Jesus? Wo ist Jesus? And he wasn't there. Und er war nicht you get home da. At night. Gehst you're abends praying. Nach Hause und betest. Suddenly he comes back. Plötzlich kommst du in Erinnerung. Jesus, where were you? Jesus, kleinen Moment, wo warst du? I was there. Ich war da. You were not there. Du warst of course nicht I was da. There. Natürlich war ich da. I shook your hand 5 times. Ich habe 5-mal deine Hand geschüttelt. You showed me the bathroom. Du hast mir da die Toilette gezeigt. And you gave me a seat. Und du hast mir einen Platz angewiesen. You took me to the buffet and you had lunch with me. Hast mich mitgenommen zum Buffet, hast mit mir hingesetzt zum Mittagessen. Smiled at me 10 times. Und du hast mich sogar 10-mal angelächelt. I'll be in church next week. Nächste Woche werde ich wieder in der Gemeinde sein. If Jesus was going to show up as a person, wenn Jesus sich so zeigen würde als Person, that none of us would recognize, und keiner von uns würde sie erkennen, and we knew it, und wir würden es aber wissen, would that change the way we are? Würde das die Art und Weise ändern, wie wir uns da verhalten? Would that somehow just encourage us? Würde das uns einfach ermutigen? To step out a little bit. Einfach da herauszutreten. And experience His grace. Und seine Gnade zu erleben. If you did it to the least of these. Wenn das du den Geringsten von ihnen getan hast. You've done it unto me. Dann hast du es mir getan. Let's pray. Father in heaven, we thank you today. Vater im Himmel, wir danken dir heute. You've given us so much. Du hast uns so viel gegeben. You've forgiven us all of our sin. Du hast uns all unsere Sünde and vergeben. Given us eternal life as a und gift. Ewiges Leben geschenkt. If there's someone here this morning, wenn jemand heute früh hier ist, and you've never had an encounter with Jesus, und du hast noch nie eine Begegnung gehabt mit Jesus, you've never received His love, du hast noch nie seine Liebe empfangen, you've never asked Him for forgiveness, ihn gebeten um Vergebung, maybe this is your day. Vielleicht ist das heute dein Tag. Jesus rose from the dead. Jesus ist von den Toten auferstanden. After 3 days. Nach 3 Tagen. On the third day. Am dritten Tag. And he's alive. Und er lebt. And he loves you. Und er liebt dich. And he knows your name. Und er kennt deinen he Namen. He knows your problems. Er kennt deine Probleme. He knows what you like. Er weiß, was du magst. And what you don't like. Und was du nicht magst. He loves you. Er liebt dich. Pray a simple prayer with me. Bete ein einfaches Gebet. Jesus. Jesus. Come into my life. Komm in mein Leben. Cleanse me. Reinige mich. Cleanse me of my selfishness. Reinige mich von meiner Eigensucht. Of my hurt, of my bitterness, of all meine Verletzungen, meine Bitterkeit. My guilt. Meine Schuld. Cleanse the inside of the cup. Reinige das Innere des Bechers. Wash me clean. Wasch mich ganz rein. And fill me with your love. Und fülle mich mit deiner Liebe. I pray. Darum bitte ich dich. Jesus. Jesus. Just say the name Jesus. Sprich es aus, diesen Namen. Speak Jesus. The name. Say den Namen. Jesus. Jesus. Forgive me. Vergib mir. Jesus, forgive me. Vergib mir. Fill me. Fülle mich. I pray. Darum bitte ich dich.